Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Als anarchistisches Radio Berlin hatten wir die Gelegenheit, mit zwei Aktiven der Weiße Kiez Inni in Berlin-Neukölln zu sprechen, die gemeinsam mit Refugees für den 23. Januar 2016 eine Demonstration plant. Die Demonstration richtet sich gegen die Errichtung eines Massenlagers auf dem Tempelhofer Feld und für die menschenwürdige Unterbringung von Geflüchteten in der Stadt. Ich bin jetzt hier mit zwei Aktiven der Weiße Kiez Inni in Berlin-Neukölln. Ihr plant für den 23. Januar eine Demo gegen die Errichtung eines Massenlagers von Refugees auf dem Tempelhofer Feld. Bevor wir zum Thema der Demo kommen, wäre es allerdings noch gut, wenn ihr euch kurz vorstellen könntet, also was eure Initiative so macht, seit wann gibt es sie, wie ist sie überhaupt entstanden? Also die Weiße Kiez Initiative ist im Oktober letzten Jahres entstanden, zu der Zeit, als die Willkommenskultur gerade auf dem Höhepunkt war und auch tagtäglich rassistische Angriffe auf Geflüchtete stattgefunden haben. Und ja, dann haben wir eben erfahren, dass der Senat plant, im ehemaligen Flughafen Tempelhof Geflüchtete unterzubringen. Daraufhin gab es eine Initiative aus der Lunter. Die haben dann Vernetzungstreffen organisiert für die Nachbarschaft. Das hat Anfang Oktober im Syndikat stattgefunden. Das war auch ganz gut besucht. Ungefähr 60 Leute waren da. Dann am Anfang hatten wir verschiedene Arbeitsgruppen. Einmal die AG Betreiberin Mafia, die AG Humanitäre Hilfe, die AG Politischer Widerstand und es gab auch noch eine AG Kontakt zum Bezirksamt. Bei Weitem am besten besucht war die AG Humanitäre Hilfe. Und es ist dann auch ziemlich schnell innerhalb der Gruppe zum Konflikt gekommen, weil manche eben dachten, dass die humanitäre Hilfe ohne politische Aktivität stattfinden kann. Das geht natürlich gar nicht, weil eigentlich alles, was wir machen, ist ja auch politisch, auch wenn man einfach jetzt nur Essen und Decken und Zahnpasta vorbeibringt. Deswegen sind irgendwann auch ziemlich schnell viele gar nicht mehr gekommen. Und seitdem arbeiten wir eigentlich in einer kleineren Gruppe, die sich um die Selbstorganisierung der Geflüchteten kümmert und um den politischen Widerstand. Ich hake mal kurz ein, weil du das gerade angesprochen hast. Ich denke, man konnte ja schon spüren während einer gewissen Zeit, dass da ein großes Interesse der Bevölkerung war an genau dieser humanitären Hilfe, die du ansprichst. Was meinst du, ist wohl der Grund, dass die Leute dann doch weggeblieben sind? Was hat sie so abgeschreckt oder wozu waren sie nicht bereit? Ich glaube, unsere gesellschaftliche Kritik an der ganzen Sache, also ich beschäftige mich mit dem Thema, seit ich hier in Deutschland bin, und ich weiß, dass Gruppen seit 30 Jahren mit diesem Thema Geflüchtete arbeiten und eigentlich immer die Kritik an dem Staat mit dabei haben, weil das ist ja ein staatliches Versagen einfach. Es ist auch gewollt, dass die Situation so ist und das haben wir immer klar gemacht. Wir haben immer von Anfang an gesagt, das ist politisch aufgeladen, wir wollen es politisch benennen und humanitäre Hilfe ist wichtig und ist gut, weil du Nachbarin hast um deine Ecke und es ist okay, sich um die Nachbarin zu kümmern, aber nicht widerstandslos und nicht kritiklos. Und wahrscheinlich war für diese Gruppe der humanitären Hilfe unser Standpunkt zu radikal. Und es gab Diskussionen, weil Leute der Meinung waren, okay, wenn wir aber Gelder oder wenn wir Spenden einsammeln wollen, haben wir ja Probleme, wenn irgendwie alte Beamtinnen dort sitzen und was spenden, weil die geben dann nichts, wenn wir eine Kritik an den Staat oder an der Form, wie das gemacht wird. Und die haben gesagt, okay, davon dürfen wir uns aber nicht runterkriegen lassen. Weil es gab auch Menschen, die vom U-Platz kamen, aktive Menschen, die dann auch gesagt haben, ja, ihr könnt die nächsten 30 Jahre lang Brot verteilen an die Geflüchteten. Daran wird sich dann nichts weiter ändern. Das ist eigentlich genau dasselbe System, was wir in der Entwicklungshilfe kritisieren. Dass wir sagen, ja, wir gehen da hin und geben den Leuten Brot und Wasser, aber wir sorgen nicht dafür, dass sie selber das machen können. Und dass der Staat überhaupt auch was ändert, das war halt unser Grundsatz. Okay, und du hattest schon angefangen zu erwähnen, was die Initiative so macht. Was macht ihr noch? Ja, also erstmal wollen wir natürlich die Selbstorganisierung der Geflüchteten fördern. Von den Leuten, die hier in der Umgebung in die Lager, die in den letzten Monaten ja zahlreich entstanden sind, wohnen sozusagen, wohnen in Anführungszeichen. Deswegen haben wir ein Café organisiert, das immer mittwochs von 16 bis 18.30 Uhr in der Lunte stattfindet. Und dort entstehen auch gerade neue Strukturen. Das ist eben ein Raum, wo sich die Geflüchteten austauschen können. Und das schätzen die auch sehr, weil viele auch noch gar nicht lange hier sind und dann eben auch die Gelegenheit haben, mit Leuten zu reden, die schon länger aktiv sind. Meistens sieht es eben so aus, dass wir zusammen kochen. Danach gibt es manchmal noch so einen kleinen politischen Input. Ja, und das wird eigentlich auch ganz gut besucht. Sag mal kurz noch, was die Lunte ist. Ja, die Lunte ist eben ein Stadtteilladen in der Weiße Straße. Treffen sich eben verschiedene Gruppen, die versuchen hier was in der Nachbarschaft zu machen. Zum Beispiel veranstaltet die Lunte das Weiße Straßenfest einmal im Jahr. Das ist auch ganz beliebt. Die Rote Hilfe trifft sich da. Es gibt, glaube ich, zweimal die Woche Küche für alle. Und seit neuestem gibt es eben auch am Mittwoch das Geflüchtetencafé. Wir haben auch angefangen gehabt mit Flugblättern verteilen für die Anwohnerinnen. Das war eins der großen Projekte, wo wir gesagt haben, okay, welche Schuld trägt eigentlich Deutschland, der Staat, mit? Dass Geflüchtete kommen, und das war so das erste Flugblatt, was wir rund um Tempelhof als Postwurfsendung eingeworfen haben. Relativ großes Flugblatt, haben wir viel Zeit reingesteckt. Und das war so die erste Aktion, und daraus hat sich dann das Café entwickelt praktisch. Ja, und in diesem Flugblatt haben wir eben auch über die Fluchtursachen informiert und versucht irgendwie klarzumachen, dass so viele Geflüchtete kommen, ja auch gerade mit hier unserem System, mit unserer Politik, von der Bundesregierung und der Lebensweise zu tun hat. Das kapitalistische System, das wir hier haben, es beruht ja auf der Ausbeutung, und das war eigentlich auch unser Anliegen. Du sagtest am Anfang, dass der Anlass für die Gründung der Initiative die Errichtung des Lagers für Geflüchtete auf dem Tempelhofer Feld war. Ihr beobachtet die Situation da ja ziemlich genau vor Ort. In welcher Weise macht ihr das? Ja, also wir haben ja einmal unser Café, wo wir dann die Möglichkeit haben, mit den Leuten zu reden. Dann ist es so, dass bei uns in der Gruppe auch Leute sind, die teilweise in den Lagern aktiv sind. Dann arbeiten wir mit der No-Lager-Gruppe zusammen, die jetzt Lager Mobilization Network heißt. Die No-Lager-Gruppe verteilt eben Informationen vor den Lagern und versucht, die Leute zu vernetzen. Und die machen auch mit uns zusammen das Café. Ja, auf diese Weise bekommen wir eben sehr viel mit, was in den Lagern passiert, im Café, vor den Lagern und in den Lagern. Und das sind eben Sachen, die auch an die Öffentlichkeit kommen müssen. Deswegen haben wir eine Chronik auf unserem Blog weißekiezinni.blogspot.de, wo wir das veröffentlichen. Was sind denn das für Vorkommnisse, die da wirklich dann eine Rolle spielen, die auffällig sind? Eine der schlimmsten Vorkommnisse, also meine persönliche Meinung war, dass wir einen Menschen getroffen haben, der nachts rausgeflogen ist, weil es einen Streit gab wegen der Essensausgabe, was auch groß in den Medien war, wo zu wenig Essen geliefert wurde, die Geflüchteten untereinander dann auch mit den Security Streit hatten. Und es war ein Familienvater, der dann nachts auf die Straße gesetzt wurde, und es hieß dann, ja, ist uns egal, wo du bleibst. Und der dann einige Nächte in den U-Bahnhöfen geschlafen hat und natürlich jeden Morgen auch wieder zum Lageso gefahren ist und total verzweifelt war, weil er einfach der Sprache nicht mächtig war, einfach nicht wusste, was er machen soll. Vom Lageso ist eh katastrophal ist, also dort eine neue Zuweisung zu kriegen für ein neues Lager auch eigentlich nicht möglich ist. Das war so eins der schlimmsten Sachen. Es gab eine andere Geschichte von 5 Jugendlichen, denen von den Securities verboten wurde, die Toiletten zu benutzen, die Dixie-Klos, die draußen sind. Was halt schon eine absurde Situation ist einfach. Also es gibt kaum Duschen, die Leute können sich kaum waschen und dann auch noch das Nötigste zu verbieten. Und dann gab es natürlich eine Diskussion, wo sich die Jugendlichen, also die Jüngeren, haben ein bisschen Angst bekommen von den Securities, weil die sehr viel davon reden, dass die Securities sehr aggressiv mit denen umgehen und sehr respektlos teilweise. Und dann haben die Menschen die Polizei gerufen selber, die Geflüchteten. Und während die Polizei da war, ist dann erstmal nichts passiert. Die Securities haben sich total nett verhalten. Und als sie dann weg waren, sind die rausgeflogen. Und zwar mit einem Zettel von dem Betreiber der Hangars, von der Tamaya, wo drauf stand auf Deutsch, dass es Störenfriede sind und sie deswegen Hausverbot haben. Was die aber nicht wussten. Das heißt, die sind mit diesem Zettel in der Hand die ganze Nacht rumgelaufen und haben versucht, in einem anderen Lager Unterkunft zu kriegen. Bis sie am Ende Messe Nord, was es damals noch gab, das ist ein riesengroßes Lager, und der Security gesagt hat, wisst ihr überhaupt, was hier draufsteht? Deswegen lässt euch keiner irgendwo rein. Und die durften dort eine Nacht übernachten. Also es sind so willkürliche Sachen, wo wir auch von den Geflüchteten, die sagen, wir brauchen halt eure Hilfe auch. Also wir sagen, wir reden immer von Selbstbestimmung und Selbstorganisation der Geflüchteten. Aber natürlich müssen wir auch den Vorteil, den wir hier einfach in der Gesellschaft haben, indem wir gewisse Netzwerke, gewisses Wissen oder auch Sachen wissen, das mit denen aufarbeiten können. Wir zwängen denen das nicht auf, aber wenn der Wille da ist, dann versuchen wir die zu unterstützen. Es gibt halt noch viel mehr so eine willkürlichen Geschichten einfach, was dort betrieben wird. Ja, es ist eben auch so, dass viele Lager privat betrieben werden. Das heißt, dass eigentlich jeder ein bisschen Stadtkapital hat, jetzt ein Lager aufmachen kann und dadurch auch über eine ganze Menge an Leuten herrscht. Ich habe auch mal mitbekommen, zum Beispiel in den anderen Lager, da ist jemand, der hatte gerade eine Operation hinter sich und ist auf Krücken gelaufen. Und der ist dann auch innerhalb von 3 Tagen einfach rausgeschmissen worden, weil er angeblich jemand in sein Zimmer übernachten hat lassen. Er hat einen Brief bekommen dann und da stand dann drauf, ja, mit Rücksicht auf ihre Behinderung geben wir ihnen jetzt Zeit bis Montag das Heim zu verlassen und melden sie sich dann beim Lageso. Und der Brief war eben vom Freitag, also gerade mal 3 Tage. Es ist eben einfach so, dass die Betreiberinnen das rechtlich das Hausrecht haben und die Leute, die dort wohnen müssen, haben eigentlich gar keine Rechte. Ja, ihr sprecht ja von einer richtig gehenden BetreiberInnen-Mafia. Vielleicht können wir kurz über das Thema Betreiber reden. Was sind denn das überhaupt für Organisationen oder Unternehmen, die das betreiben? Ein ganz großer Player war zu Beginn immer die PWB. Die PWB ist ein Unternehmen, was von einem Helmut Penz geführt wird, was schon nach der Wende durch krumme Geschäfte mit Immobilien aufgefallen ist. Und das sind so teilweise typische Betreiberinnen, die verschiedene Firmen haben, die einfach Geld abwerfen. Das heißt, ich habe genug Geld und kann mir gewisse Bereiche aussuchen, wo ich Geld investieren kann. Und da ist es wie bei der PWB oder wie der Tamaya. Es wird ein bisschen in Vorleistung gegangen, mit der Sicherheit, das Geld zurückzukriegen. Und dann kriegst du eine bestimmte Summe. Das kommt auf die Art und Weise der Ausstattung des Lagers an. Also je besser es ausgestattet ist, desto mehr Geld kriegst du pro Tag und pro Geflüchteter. Und je schlechter es ausgestattet ist, desto weniger Geld kriegst du. Es ist halt ein reines Businessmodell. Die sind auf Profit ausgelegt. Die PWB hat über 10% ihrer Gesamtumsatzes, hat sie nur mit Lagern gemacht. Obwohl sie auch noch Seniorenwohnheime und Kindergärten hat. Und da ist das Problem, dass dann halt, sobald es um Profit geht, wird natürlich überall eingespart. Ja, es ist genauso wie McDonald's versucht, irgendwie einzusparen beim Fleischeinkauf oder beim Mitarbeiterin bezahlen und sowas. Genauso gehen die Firmen halt auch vor. Die wollen halt so viel Geld wie möglich verdienen. Die versuchen, so viele Angebote wie möglich dort anzubieten. Und das war ja auch unsere Kritik wieder an dieser Helferinnenstruktur, dass natürlich das auch nur funktioniert, weil sie sich sehr viel auf Ehrenamtliche stützen. Also ich bin selber auch aktiv in einem Kindergarten, in einem anderen Lager, wo ich einfach auch selber als Helfer, deswegen kritisiere ich das auch sehr gerne, weil ich auch selber Helfer bin. Also ich stehe da nicht von außen vor und sage so, ihr seid alle höhö, sondern ich mache das auch selber. Und du siehst halt dort, die kriegen mehr Geld, weil es ein Kindergartenangebot gibt. Aber es sind keine ausgebildeten Erzieherinnen dort. Und die Räume sind aus einer pädagogischen Sicht sogar 1970 schon katastrophal gewesen und überhaupt nicht sinnvoll einfach. Aber das steht pro forma drin, das Geld gibt es, es werden Grundstücke gekauft, die dann refinanziert werden durch den Staat, was auch schon vorgekommen ist. Und es ist einfach ein riesiges Business. Also da gibt es auch noch viele kleinere, die privat irgendwie, wenn die mal ein Haus haben oder eine Wohnung besitzen, sowas machen. Und dann gibt es Geschichten von den Hostels wollen wir gar nicht reden, wie viele Leute dort untergebracht sind, was ja komplett unzulässig eigentlich ist, auch nach den Richtlinien des Lagesus. Und die können da variieren, wie sie wollen. Komplette Freiheit. Teilweise stecken die ja zusammen. Es gab ja diesen Fall von Franz Allert, den Lageso-Geschäftsführer war der. Und der hat Aufträge an seinen Patensohn vermittelt. Und sein Patensohn war Mitglied in der PWB gewesen. Also das ist so wirklich so, stellst du vor, wie so eine, deswegen haben wir auch von Mafia gesprochen, also Betreiberinnen-Mafia. Weil Sachen, bevor sie überhaupt ausgeschrieben wurden oder die Caritas oder Johanniter sich diese Aufträge auch hätte angeln können, wurden die schon intern an die Firmen weitergegeben. Ja, wie kommt es überhaupt, dass irgendwelche privaten BetreiberInnen solche Aufgaben übernehmen? Ja, das ist der Drang Deutschlands wahrscheinlich, eine freie Marktwirtschaft zu haben, wie in Amerika, wo einfach jedes alles als Geschäft betrieben werden kann. Ich meine, das ist auch bei den Geflüchteten das ist jetzt am dramatischsten, weil das die Menschen sind, die am wenigsten über die Rechte hier wissen. Aber wir wissen ja auch von Fällen in Bismarckstraße gab es mit Seniorenheimen, wo dann Wohnungen angemietet wurden und Senioren einfach untergestellt wurden, weil die damit auch Geld verdienen können. Und das ist halt eine ganz große Kritik, das mit sozialen Themen. Also ob es um Pflege von Menschen mit Behinderung, um ältere Pflege, ob Geflüchtetenpflege, Kindergarten, darf nicht profitorientiert sein. Also das ist für mich so völlig abwegig, dass eine Idee, das ist ja wie ein Krankenhaus, müsste Gewinn erwirtschaften. Ja, das ist so, nee, muss es eben nicht, sollte auf plus minus null sein und sollte vielleicht auch Minus haben, vom Staat ausgeglichen werden, aber es sollte immer das Beste sein, ohne Profit zu machen. Und ich meine, wir stellen generell dieses Lagersystem in Frage und wir fordern generell keine Menschen in Lagern. Aber es gibt weniger Beschwerden von den nicht profitorientierten Lagern. Natürlich gibt es dort auch Beschwerden, aber trotzdem ist es nicht dieser Beigeschmack ist ein anderer. Ja, und was wir so mitbekommen, ist ja, dass sind ja die Lager hier im ehemaligen Tempelhofer Flughafen auch bei Weitem die schlimmsten, ne? Also sowohl was die Unterbringung angeht. Es ist so, dass lange Zeit da überhaupt keine Duschen gab. Die Leute mussten immer mit dem Bus zum Duschen fahren, ein paar Kilometer. Jetzt mittlerweile gibt es ein paar, aber die meisten müssen immer noch mit dem Bus fahren und haben dann wirklich nur ein paar Minuten Zeit, sich zu waschen. Dann kann man seine Kleider da drin auch gar nicht waschen. Die Leute müssen zum Waschsalon, was ja auch nicht gerade billig ist. Die Leute beschweren sich auch über das Essen. Die würden eben einfach viel lieber selber kochen, aber dafür wird ja gar keine Möglichkeit gegeben. Der Flüchtlingsrat hat die Verhältnisse dort ja auch schon heftigst kritisiert. Und es ist eben so, dass es in den Hangars für jeden gerade mal 2 Quadratmeter Platz gibt. Die Hangars sind ja eine sogenannte Notunterkunft und eigentlich weiß niemand so genau, was eine Notunterkunft ist. Es gibt ein paar Regularien, die eigentlich auch dafür greifen müssten. Zum Beispiel, dass jeder mindestens 6 Quadratmeter Platz haben sollte. Das steht zum Beispiel in den Qualitätsstandards des Lageso. Aber nicht mal das bekommen die ja da auf die Reihe. Das ist wirklich katastrophal in den Hangars. Und dadurch, dass die Lager privat betrieben werden, ist es ja auch so, dass ein privater Sicherheitsdienst dort immer aktiv ist und davon geht eben auch nochmal jede Menge Gewalt aus. Einmal sind die ja sozusagen so wie eine Privatarmee, die die Interessen der Betreiberin umsetzen. Aber es ist eben auch so, dass die dann mit einer Macht ausgestattet werden, die dann wieder zu einer anderen Willkürherrschaft nochmal führt. Und was wir ja gerade schon gehört haben, die eine Sache, dass Leute rausgeschmissen werden, aber es ist auch oft vorgekommen, dass der Sicherheitsdienst Auseinandersetzungen provoziert hat. Und manche von uns waren ja auch schon mal selber in den Lagern drin. Und es ist wirklich so, dass man das spürt, diese Macht, die ausgeübt wird von diesem Sicherheitsdienst. Und wir wissen ja auch, dass Leute sind, die selber die dort arbeiten, dass das Leute sind, die selber in prekären Verhältnissen stehen und sozusagen gegen die Geflüchteten und auch untereinander gegeneinander ausgespielt werden. Welche Rolle spielt da auch rechtes Gedankengut bei den Securities? Hier in Tempelhof ist es so, dass es viele Securities gibt, die Arabisch sprechen und Türkisch. Ich würde mal behaupten, dass es da, was ich mitbekommen habe, selber nicht so ein großes Problem ist. Aber in anderen Lagern ist das auf jeden Fall so. Aber es ist eben einfach so, dass die Leute dort handeln können, wie die gerade Lust haben. Und manche zum Beispiel dann aufgrund von irgendeiner Nationalität Leute bevorzugen. Also das haben wir ganz oft gehört. Und in dem Fall ist Rassismus von der Mehrheitsgesellschaft ausgehend ist noch nicht mal so notwendig wie von den Leuten, die schon in der zweiten, dritten Generation hier sind und so eine gruppenartige Diskriminierung einfach machen. Das heißt, da sind Menschen, die sind hier auch und haben einen anderen Background, sind hier groß geworden und fangen dann an, die Leute, die neu kommen, runter zu buttern. Das ist ja auch so ein klassisches Phänomen, was passiert und das erzählen die Leute halt ganz oft. Gerade wir arbeiten auch viel mit afghanischen Geflüchteten zusammen, die sagen dann, ja, durch diesen Syrien-Hype, den es in Deutschland gab, sage ich mal, haben halt alle angefangen, arabisch sprechende Securities und Angestellte einzustellen und jetzt stehen die Afghanen da und sagen, ja, uns versteht hier keiner und fühlen sich natürlich auch benachteiligt. Und dann gibt es religiöse Unterschiede, die es auch geben kann, die es natürlich auch unter den Securities die es gibt, diese Streitigkeiten, die im Nahen Osten dann hier weitergetragen werden können. Durch diesen Boom in der Security-Branche wird auch nicht mehr so viel Wert auf die Qualität der Securities gelegt, weil die gut ausgebildeten Securities, sage ich mal, arbeiten dann beim Springer-Gala und alle, die dann unter Mindestlohn eigentlich fast schon Geld kriegen, werden dann für die Unterkünfte untergebracht. Das ist genauso ein Geschäftszweig wie die Unterkünftebetreiberin selber. Gibt es natürlich nochmal einen Geschäftszweig, so wir könnten jetzt auch zusammen sagen, wir machen jetzt eine Security-Firma auf und suchen uns 20 Leute und machen das und lassen das vom Jobcenter refinanzieren und so, ne? Altes Spielchen. Okay, ich würde langsam gerne zur Demo kommen, aber vielleicht noch ein anderer Punkt, was auch bei der Errichtung eines Lagers auf dem Tempelhofer Feld vielleicht eine Rolle spielt. Das Ganze hat ja so ein bisschen Geschmäckle oder ein sehr starkes Geschmäckle im historischen Hintergrund, weil da schon mal ein Lager auch errichtet war. Könnt ihr dazu was sagen? Ja, auf dem Tempelhofer Feld selber gab es in der Nazizeit ein Konzentrations- oder ein Zwangsarbeiterlager, wo eben Zwangsarbeiterinnen hier für einen Flugzeugbauer schuften mussten. Und da steht auch noch so eine Gedenktafel hier auf dem Feld. Das Gebäude selber ist nicht mehr da, aber da ist noch eine Gedenktafel. Ist natürlich jetzt ein bisschen anders mit den Lagern jetzt als damals, weil damals hat man ja die Leute extra hergeholt, in die Lager gesperrt, um Profit zu machen. Jetzt ist es natürlich ein bisschen anders. Es wird mit den Leuten Profit gemacht, indem sie einfach nur da sind. Also ne, die müssen eigentlich nicht mehr aktiv anpacken und werden nicht mehr zur Zwangsarbeit verdonnert, obwohl das jetzt auch wieder kommt mit diesen 1-Euro-Job, so was ich gehört habe. Aber ja, es wird einfach nur Profit dadurch gemacht, dass sie sozusagen gelagert werden und in den Lagern leben. Soweit ich das verstanden habe, ist der Hintergrund der Demonstration eben auch der unsichere Status dieses Lagers, weil es da scheinbar schon Pläne gibt, das irgendwie zu verfestigen, wogegen ihr ja sehr stark protestiert. Vielleicht könntet ihr ein bisschen was zum Hintergrund der Demonstration eben sagen. Der Hintergrund der Demonstration ist natürlich, dass es eine Notunterkunft ist, die wir schon mal generell ablehnen, die aber jetzt noch weiter ausgebaut werden soll. Das heißt, wir sprechen aktuell, glaube ich, von über 2000 Geflüchteten in den Hangars. Und jetzt kursieren so Zahlen von 7000 bis, ich glaube, 10.000 haben wir schon gehört. Aber so 7 bis 8.000 ist so eine realistische Zahl, wie das ausgebaut werden soll mit eigener Schule, mit eigenem Kindergarten, mit Jobcenter-Angeboten. Und pipapo, also wir bilden eigentlich ein kleines Dorf innerhalb einer Stadt. So, da wir generell erstmal gegen diese Notunterkunft sind, per se, und sagen, okay, das wird den Leuten erzählt, die bleibt nur 2 Wochen maximal, deswegen hat diese Notunterkunft überhaupt eine Daseinsberechtigung. Die Menschen, mit denen wir reden, sind seit 3 Monaten da, sind seit 2 Monaten da. Und das ist halt völlig perfide. Das Absurde daran ist, dass die Diskussion darüber geht, es gibt nur die Option Obdachlosigkeit oder Hangars. Also wenn ich mit anderen Menschen darüber rede, die nicht in dem Thema drin sind, sagen, ja, dann landen die alle auf der Straße. Und ich sage, aber das ist doch völlig Blödsinn, von dieser Grundannahme auszugehen, dass es nur diese beiden Optionen gibt. Das ist das, was uns vorgegaukelt wird. Wir schützen die Geflüchteten vor Obdachlosigkeit und wir machen das. Nee, wir machen einfach gar nichts. Wir hätten ganz andere Möglichkeiten geben können. Der Flüchtlingsrat hat einen super Text rausgebracht, was es für andere Möglichkeiten schon gibt. Und wir sind definitiv dagegen. Dieser Volksentscheid um Tempelhofer Feld ist nicht ganz 100% unser Anliegen. Also das betrifft uns natürlich auch, aber es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, wir wollen diesen Volksentscheid schützen, aber wir wollen nicht, dass die Geflüchteten instrumentalisiert werden, um den Volksentscheid kippen zu können. Das ist das Perverseste, was überhaupt gemacht werden kann, auf den Rücken von Menschen, die noch nicht mal verstehen, worum es geht, weil wir haben versucht, den Leuten das zu erklären mit dem Volksentscheid und stehen dann da und sagen, komisch, was passiert hier gerade? Und aber das zu sagen und den Leuten so das Gefühl zu geben, ja, wir machen das ja für die Geflüchteten, die Leute wieder gegeneinander auszuspielen, also zu versuchen, die Leute, die für das Tempelhofer Feld sind und für eine Nichtbebauung des Tempelhofer Feldes, auf einmal ja wegen den Flüchtlingen oder Geflüchteten wird das Gesetz jetzt gekippt und das können wir einfach nicht auf uns sitzen lassen. Das ist so wie ein bisschen so wie nach Köln, dass dann auch Menschen auf die Straße gehen und sagen, okay, wir lassen dieses Thema nicht instrumentalisieren, um härtere Gesetze zu machen oder Gesetze zu verändern, sondern das ist eine Baustelle und die müssen wir konkret so bearbeiten und dann kommt die nächste. Ja, und der Senat hat ja auch schon konkrete Pläne, wie das aussehen soll. Also vor den Hangars sollen dann eben Blumenhallen aufgestellt werden, insgesamt 5 Stück. In jede Halle sollen 700 Leute reinkommen und zwischen diesen Blumenhallen soll eine Sportanlage, also eine Turnhalle stehen, eine Schule, dann eine Großküche und eben auch ein Jobcenter. Also das ist schon absurd eigentlich, weil eigentlich sollte das ja eine Notunterkunft sein, also eine kurzfristige Angelegenheit, aber hier werden eben gerade die Verhältnisse zementiert, die absolut katastrophal sind, weil in diesen Blumenhallen werden die Leute auch nicht mehr als 2 Quadratmeter Platz haben und ja, es gibt eigentlich keine Aussicht hier erstmal auf Besserung, weil die Leute, die im November hier eingezogen sind, sind ja immer noch da. Und ja, es ist einfach zum Kotzen, dass die Leute hier instrumentalisiert werden, um die Pläne des Senats umzusetzen, denen es ja eigentlich eher darum geht, irgendwelche Luxusbauten aufs Feld zu setzen. Genau, wir können ja auch davon ausgehen, dass, sagen wir mal, dieser Pläne des Senats, wenn die durchgebrochen werden und es gebaut wird, dass vielleicht auch nach einem Jahr das einfach wieder zusammengerissen wird, weil die Leute dann sagen, nee, ist doch unmenschlich, vielleicht können wir das doch nicht machen und dann ist das Gesetz eh schon ausgehebelt. Also das ist so das der Folgedings. Das ist allen irgendwie klar. Entweder wenn das Ding bleibt, wenn dieses große Lager bleibt, dann ist es auch schlimm. Und es ist auch schlimm, wenn es einfach abgerissen wird und das Gesetz schon gekippt ist. Und gleichzeitig natürlich Gesetze zum Verschärfung der Volksentscheide getroffen werden. Was total absurd ist. Vielleicht noch ganz kurz, der Flüchtlingsrat Berlin hat auch noch eine Zahl genannt, die sehr interessant ist. Und zwar soll das Ganze dann pro Person die Miete, ne, für einen Monat liegt bei 1.000 Euro für 2 Quadratmeter in so einem Zelt oder in so einer abgetrennten Kabine. Ja, eure Initiative ist ja nicht einfach nur gegen Lager für Geflüchtete, sondern ihr habt ja auch positive Vorstellungen davon, was Alternativen sein könnten. Insbesondere bemüht ihr euch da, um Lösungen zu finden für die Wohnungssituation. Nun lautet ja ein beliebtes Argument, insbesondere auch in Berlin, dass es hier gar keinen Wohnraum gibt. Was könnt ihr dem entgegnen? Fange ich mal erstmal mit Bullshit an, weil das so diese Standard, dieses Standard ist so, es gibt keinen Wohnraum. Es gibt Wohnraum, es gibt viel Wohnraum. Ich komme selber aus dem Wrangelkiez. Es gibt unglaublich viele Ferienwohnungen. Es gibt unglaublich viel Leerstand, der einfach von der Hausverwaltung leer gehalten wird, um die Häuser verfallen zu lassen. Wir hatten in der Schlesischen Straße ewig lang dieses Haus, was der GSW mal geschenkt wurde, und die es einfach haben zerfallen lassen. Also es gibt Wohnraum, er wird luxussaniert, er wird künstlich leer gehalten, um daraus was machen zu können. Und er wird sozusagen illegal weitervermietet. Und diese Wohnräume gibt es. Es gab heute eine ganz interessante Aktion von Obdachlosen, die einfach einen Wohnraum beschlagnahmt haben in Wedding und gesagt haben, okay, das kostet hier 1.800 Euro Miete und wir beschlagnahmen das mal, euch einfach nur zu zeigen, es gibt Wohnraum. Und es gibt aber keinen Wohnraum für Menschen, die wenig Geld haben, wo ich in Berlin, also wenn ich in meinem Umfeld umgucke, kenne ich kaum jemanden, der irgendwie eine Miete von 1.800 Euro zu berappen könnte für eine normale Wohnung. Ja, und was wir halt machen daraus ist, wir halten den Wohnraum zurück, wir wollen es Paris-mäßig aufbauen, dass die Innenstadt wie so eine Art Kulisse ist für die Leute, die Geld haben und für die Touris und alle anderen in die Randbezirke rausgezogen werden müssen. Ja, und es gibt diesen Wohnraum, es gibt großartige Karten, die besagen, wie viele Airbnb-Wohnungen in einer gewissen Gegend sind, wie viele Wohnungen überhaupt so frei zu vermieten sind. Und das ist Blödsinn. Und haben wir noch ein großes Problem, wo ich in Hellersdorf arbeite, ist auch der Rassismus der Vermieterinnen, wenn es direkt um Geflüchtete geht, die einfach keine Geflüchteten in der Wohnung haben wollen. Und dann können die Leute anrufen und noch so viel Übernahmescheine vom Jobcenter oder sonst was haben. Die wollen es einfach nicht. Wenn der Name Abdallah ist oder Meric oder irgendwas, dann haben die kein Interesse dran. Dann sagen die, nee, nee, das sieht ja dann hier aus, wie das ist ja schrecklich, wollen wir nicht haben. Das kommt auch noch erschwerend hinzu. Ne? Generell Leute, also das ist ein Kampf, den der geführt werden sollte, der alle betrifft. Also es sollte da nicht nur um Geflüchtete, es geht uns auch nicht nur um die Geflüchteten, sondern es geht uns wirklich um Leute, es geht uns auch um uns selber, weil wir brauchen auch irgendwann einen anderen Wohnraum vielleicht. Ne? Das ist einfach allgemein Wohnraum, bezahlbar in der Stadt für alle möglichen Menschen. Ja, also ich meine auch, dass genug Wohnraum da ist, aber das Problem ist nicht das eigentlich, dass es zu wenig Wohnraum gibt, sondern eher, dass das so eine Abschreckungspolitik auch ist. Die Leute sollen lieber in den Lagern bleiben, sodass auch niemand auf die Idee kommen kann, dass man hierher kommen kann und eben hier ein angenehmes Leben führen kann. Das steht so dahinter auf jeden Fall. Hat man zum Beispiel auch gesehen hier bei dem Projekt Social Center for All. Da sind ja zwei Häuser in den letzten Monaten schon besetzt worden, die dann am selben Tag auch wieder geräumt wurden. Und ja, diese Häuser stehen jetzt wieder leer. Niemand wohnt drin, niemand macht irgendwas damit. Und das sind ja nicht die einzigen beiden Häuser, sondern es gibt ja jede Menge davon, was man auch zum Beispiel bei diesen Leerstandsmelder sehen kann. Wenn wir so dann ein bisschen in die Zukunft gucken und uns überlegen, dass die Geflüchteten, die dann hier bleiben dürfen, weil es ja auch noch nicht mal klar ist, ob alle überhaupt hier bleiben dürfen, weil ganz viele wieder Abschiebebescheide kriegen, bilden wir uns wieder eine. Also es kommen Menschen, die einfach nicht mehr Teil dieser Gesellschaft sein wollen, weil von dem Moment an, wo sie angekommen sind, einfach nicht angenommen wurden. Ne? Stehen tagelang beim Lageso, sagen, ey, wenn ihr uns nicht wollt, sagt uns doch, wir gehen das. Sie müssen in diesen Unterkünften bleiben, sie kriegen keine Wohnung, sie spüren Rassismus von allen Seiten. Herr Lassdorf, arbeite ich mit Familien, die seit 2 Jahren in der Unterkunft leben. Die Bescheide haben, die Gelder kriegen, die alles machen können, aber nicht rauskommen aus dieser Unterkunft. Und das ist komisch, und das mache ich halt fast nie, aber sogar Wirtschaftsliberale sagen, nee, bringt die Leute eher rein. Ich rede nicht von Integration, sondern eher von einer Teilhabe an der Gesellschaft. Der Begriff Integration ist für mich schon so, gibt es eigentlich gar nicht. Und wir schaffen es ja noch nicht mal, Menschen teilhaben zu lassen an der Gesellschaft, wenn wir ihnen nicht ermöglichen, das Einfachste wie eine Wohnung zu haben, das Einfachste wie eine Arbeit zu haben. Und dann sehen wir schon die Probleme in 30, 40 Jahren, was daraus vielleicht resultieren könnte. Und das bereiten wir jetzt schon vor, wissend, dass es auf alle Fälle zu Konflikten später auch führen kann, aber das stört uns gar nicht. Und es gibt ja auch konkrete Vorschläge, zum Beispiel vom Flüchtlingsrat. Dann letztens gab es nochmal eine Pressekonferenz von gemeinsam vom Flüchtlingsrat Berlin. Dann 100% Tempelhofer Feld war noch mit dabei, ein paar Architekturverbände und auch Neukölln hilft. Und die haben eben auch einen Plan vorgelegt, sodass man nicht einfach sagen kann, ihr habt ja überhaupt keine Alternative dazu. Und die Sache ist ja auch die, dass es aktiv gefördert werden muss, dass die Leute, sobald sie hier ankommen, auch in privaten Wohnraum rein können, weil denen werden gerade jede Menge Steine in den Weg gelegt. Zum Beispiel bei der Mietkostenübernahme, da gibt es jede Menge Probleme und da muss einfach was gemacht werden, dass das schneller geht, aber es wird einfach nicht gewollt. Meint ihr dann, dass aus einer Perspektive, die jetzt nicht irgendwelche Appelle an den Staat richten will, solche Besetzungen oder aktive Beschlagnahmungen von unten dann der beste Weg sind? Oder habt ihr noch andere Alternativen? Für mich gibt es eigentlich kaum eine andere Alternative, weil ich glaube, politisch und vom Staat fordern können wir nicht viel. Wir können nur Aufmerksamkeit dafür schaffen, dass es sowas gibt. Und ich finde, so eine Aktion wie Beschlagnahmung und Besetzung ist es halt das letzte Mittel, was uns eigentlich geblieben ist. Und solidarisiere mich mit allen, die so eine Idee haben, aber die Repressionen in Berlin genau für diese Leute sind auch immens. Also die Gesetze sind ja, die Leute können ja fast nicht länger als 2-3 Stunden irgendwie in einem besetzten Haus bleiben. Trotzdem ist diese mediale Aufmerksamkeit sehr, sehr wichtig, um einfach den Leuten nochmal klar zu machen, nee, ganz ehrlich, es gibt diesen Raum. Ich diskutiere wirklich mit Menschen, ich sitze in der Kneipe und die sagen mir, nee, das gibt's nicht. Ich so, ja, natürlich, weil du dich in Neukölln und Kreuzberg aufhältst und du denkst, es ist eine volle Stadt. Nein, es gibt Wohnraum. Es gibt den Wohnraum einfach. Und das ist so dieses, darauf wieder aufmerksam zu machen. Ich meine, Ströbel hat es ja dann auch gemacht, irgendwie auf seine Art und Weise, hat er auf dieses Innenministerium gezeigt, was beheizt wird, bezahlt wird und eigentlich da einfach leer steht. Aber wegen irgendwelchen Verträgen, die geführt werden, das sozusagen nicht benutzt werden kann. Und das ist, ich meine, wir haben keine andere Mitte. Wir haben die Mitte, Demonstrationen zu machen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Wir haben die Mitte, Beschlagnahmung, Besetzung, auch wenn es nur kurzfristig ist, Bilder zu erzeugen für die Öffentlichkeit, damit einfach vielleicht eine breitere Öffentlichkeit merkt, nee, das ist nicht irgendwie so ein linkes Ding und wir wollen nur stressen und irgendwie Blödsinn machen, sondern nee, das ist wirklich essentiell. Ja, und um unsere Forderung nach Wohnraum für alle, unabhängig von Nationalität, Geschlecht, Einkommen oder was auch immer umzusetzen, ist es ja auch nötig, die Besitzverhältnisse zu ändern. Ja, um jetzt langsam zum Schluss zu kommen, wollte ich noch fragen, ob es noch irgendwas gibt, was ihr gerne sagen würdet, was bisher nicht angesprochen wurde? Ja, vielleicht wollte ich noch kurz mal was sagen hier zum Konflikt. zwischen politischer Beeinflussung und Unterstützung der Selbstorganisierung, mit denen wir ja öfters mal konfrontiert werden. Also wir unterstützen die Selbstorganisierung der Geflüchteten, aber wir versuchen eben auch, die verschiedenen Kämpfe zu verbinden, da es ja auch irgendwie widersprüchlich ist, gegen eine Sache was zu unternehmen, die einen irgendwie selber betrifft. Und es ist ja auch so zum Beispiel, dass wenn wir jetzt hier bei uns im Café zusammen kochen, das ist ja auch schon eine politische Aktion, weil es eben keinen Kellner gibt, keinen Tellerwäscher. Und wir haben das auch mal ganz konkret angesprochen im Café. Da hat der Tourguide, der ja auch in der Obplatzbewegung aktiv ist, einen Film gezeigt, der hieß Embryo der Freiheit. Und der thematisiert eben ein Flüchtlingscamp, so wurde das, glaube ich, genannt. Ja, und das Zusammenleben dort wird eben auch als sozusagen als Keimzelle für gesellschaftliche Umbrüche dargestellt. Also in diesem Sinne würde ich sagen, alle raus am 23. Alle raus auf die Straße zur Demo am Platz der Luftbrücke um 14 Uhr gegen Lager und gegen das System, das solche Lager hervorbringt. Kommt alle, kommt zahlreich. Ich weiß, es ist kalt, aber wir überstehen das schon auf alle Fälle und es ist gut, auch weil wir es direkt um die Hangars machen. Wir haben nicht nach der Öffentlichkeit gesucht, also wir gehen nicht auf den Kudamm, sondern es geht um Solidarität mit den Geflüchteten. Vorneweg werden auch Geflüchtete laufen. Wir haben in unseren Plenars immer Geflüchtete mit dabei gehabt, die darüber mitsprechen können und mit entschieden haben, was sie machen. Die einzige Grundlage von uns, die es gab, ist keine Staatenfahnen. Das ist halt natürlich, das war halt unser Ansatz, da mussten wir ein bisschen was mit reinbringen. Kommt dahin, wir laufen um die Hangars herum, wir werden Zwischenkundgebungen geben, es gibt interessante Redebeiträge. Und dann von 14 bis 17 Uhr und darauf folgen weitere Aktionen und ihr könnt das auf weisekiezinni.blogsport.de mitverfolgen und wir haben auch auf Facebook noch eine Seite, obwohl sich viele dagegen gewehrt haben. Wir haben gedacht, es geht um Öffentlichkeit und das ist halt eine Form von Öffentlichkeit, die wir nutzen werden, das ist auch die Weisekiezinni. Und da findet ihr die Flyer, die Flugblätter, Texte von uns, die Chronik und ist interessant. Wir freuen uns auch immer über Diskussionen, hat es auch schon viel gegeben und ja, wir unterstützen uns alle gegenseitig. Wunderbar, ich danke euch sehr für das Interview. Wir danken.